Kapitel 15. Die Macht unserer Worte. Wenn wir ein Leben ohne Begrenzungen führen wollen, müssen wir lernen, wie wir unsere Zunge gebrauchen und die richtigen Dinge bekennen sollen. Die Schrift ist sehr klar betreffs der Macht der Worte, die aus unserem Mund kommen. Unter Bibellehrern ist es gemeinhin üblich, bei der Interpretation und dem Verständnis der Bibel das Gesetz der ersten Erwähnung anzuerkennen. Dieses Gesetz besagt, dass du einfach dorthin zurückgehen musst, wo ein Wort, das du verstehen willst, das erste Mal in der Bibel erwähnt wird. Dort findet sich auch der Schlüssel dazu, wie es in der gesamten Bibel anzuwenden ist. Wo wird Sprechen das erste Mal in der Bibel erwähnt? In 1. Mose 1,3. Lass uns die ersten drei Verse des 1. Buchs Mose lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Ich möchte hier eine Frage stellen, was war der Grund, dass Gott hier sprach, ich kann dir versichern, es ging nicht um Kommunikation, da er sich mit niemandem unterhalten hat. Der Grund für sein Sprechen war, die schöpferische Kraft seines Wortes loszulösen und Licht zu erschaffen. Ich hatte mehrere Erlebnisse mit dem Himmel und eines der erstaunlichen Dinge. Dort ist, dass du keine Worte brauchst, um zu kommunizieren, du redest von Geist zu Geist ohne jegliches Missverständnis, viele von euch, die dieses Buch lesen, haben zu bestimmten Zeiten Gott reden gehört, und doch hast du keine hörbaren Worte vernommen. Das ist so, weil er direkt mit deinem Geist redet, wegen unserer natürlichen Gesinnung und unseres begrenzten Verstandes glauben wir gerne, dass der Hauptgrund des Sprechens Kommunikation ist. Oh, würden wir doch verstehen, dass die Worte aus unserem Mund schöpferische Kraft in sich bergen. Glaube, der Resultate bringt, muss lernen, das Richtige zu bekennen. Lernen, richtig zu sprechen. Wir müssen lernen, einfach das zu sagen, was Gott in seinem Wort sagt, und nicht das, was unsere Umstände oder Gefühle diktieren. Vor vielen Jahren hörte ich die Aussage, Gottes Volk kann haben, was sie sagen, aber stattdessen es ergehen sie, was sie haben. Ich glaube, darin verbirgt sich eine gewaltige Wahrheit. Wenn du zum Beispiel unter finanzieller Not oder Krankheit in deinem Leben leidest, musst du dich entscheiden, welche Worte aus deinem Mund kommen. Wenn du wählst, zu sagen, was du hast, nämlich Mangel und Krankheit, dann wirst du wahrscheinlich in diesem Zustand bleiben, weil du bekommst, was du sagst. Du kannst jedoch auch eine andere Entscheidung treffen. Du kannst haben, was du sagst, wenn es in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist. Ich habe dir in diesem Buch bereits gezeigt, dass dir in Christus finanzielle Versorgung, Wohlstand und Gesundheit gehören, wenn du beginnst, das auch bekennen, wirst du haben, was du sagst. Ich habe gerade in einem Seminar über Glauben gelehrt, als eine junge Frau mich bat, eine Geschichte erzählen zu dürfen. Sie meinte, sie wollte einmal ein Experiment machen und war nicht einmal sicher, ob es auch funktionieren würde. Sie nahm zwei kleine Töpfe und pflanzte in jeden davon die Kleid-CHE-Sorte Bohnen. Sie behandelte beide Pflanzen genau gleich mit einem einzigen Unterschied, nämlich den Worten, die sie mehrmals täglich über sie aussprach. Der ersten Pflanze sagte sie ständig, du bist so dumm. Du bist so hässlich. Du wirst sterben. Du wirst nie wachsen, und so weiter. Zur zweiten Pflanze sagte sie, du bist wunderschön, du wächst ganz herrlich, und so weiter. Zu ihrer Überraschung verwelkte die erste Pflanze und starb, während die andere herrlich wuchs. Uns wird in Römer 4,17 mitgeteilt, dass Gott die Dinge, die nicht existieren, beim Namen ruft. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das ist ein wunderbarer Vers, der uns die Macht der schöpferischen Worte Gottes vor Augen stellt. Der Zusammenhang ist Abraham, der seinen Sohn empfängt. Wir müssen verstehen, dass Gottes Worte solch schöpferische Kraft haben, dass er Dinge aus dem Nichts ins Sein rufen kann. Es muss nicht in der natürlichen Welt existieren und nicht für unsere natürlichen Sinne erkennbar sein. Die wichtige Frage ist, existiert es in der geistlichen Welt, die bereits eine Realität ist? Gott braucht nichts, um etwas zu erschaffen. Er ist der Schöpfer des Universums. Wenn er einmal spricht, dann wird es sein. Dein Mund muss Gottes Mund sein. Wenn ich dich fragen würde, glaubst du, dass Gottes Worte schöpferische Kraft haben, bin ich sicher, dass deine Antwort lauten würde, natürlich tun sie das, lass uns diesen Gedankengang weiter verfolgen und fragen, warum haben sie schöpferische Kraft? Deine Antwort wäre ziemlich sicher, weil sie Gottes Worte sind. Nachdem es Gottes Worte sind, die diese schöpferische Kraft innehaben, macht es keinen Unterschied, aus wessen Mund diese Worte kommen. Das ist ein geistliches Gesetz, das sich nicht ändern wird und unter allen Umständen funktioniert. Wenn Gott heute irgendetwas sagt, werden diese Worte dieselbe Kraft haben. Lass uns nun diesen Gedankengang weiter verfolgen bis zu dem Punkt, an dem wir verstehen, dass solange seine Worte nur gesprochen werden, sie dieselbe Kraft haben, egal aus wessen Mund sie kommen. Der große deutsche Evangelist Reinhard Bonnke, der Millionen Menschen in Afrika für Christus gewann, hat durch Glauben das größte Zelt der Welt gebaut, das Evangelium an bis zu 1 Million Menschen in einer Veranstaltung gepredigt und hat jedes nur denkbare Wunder gesehen, inklusive der Auferweckung von Toten. Ich kann mich erinnern, dass er zu Beginn seines mächtigen Dienstes sagte, dass Gott ihm klar gemacht hätte, meine Worte aus deinem Mund haben dieselbe Autorität wie meine Worte aus meinem Mund. Wir finden noch eine wunderbare Darstellung der Macht von Gottes Wort in Hebräer 1,3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck, oder, das getreue Abbild, seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Die Phrase Wort seiner Kraft, bedeutet im Hebräischen, sein kraftvoller Befehl. Gottes Wort ist so kraftvoll, dass es nicht nur erschafft, sondern auch alles zusammenhält, wenn er es spricht. Mein persönliches Zeugnis. Ich erinnere mich, dass ich sehr entmutigt war, als ich in Brasilien ankam und die portugiesische Sprache lernen musste. Es schien ein zu schwieriges Unterfangen zu sein. Sonntag um Sonntag war ich im Gottesdienst und hatte keine Ahnung, was Pastor Aloysio gepredigt hat. Viele Menschen begannen mich zu bedauern und Woche für Woche sagten sie zu mir, dass Portugiesisch eine sehr schwer zu erlernende Sprache sei. Ein Mann sagte mir sogar, dass es eine der drei schwersten Sprachen ist. Als ich den Fehler machte, diese negativen Worte in mein Herz zu lassen, begann ich sie zu glauben. Wenn man mich fragte, wie ich mit Portugiesisch vorankomme, bekannte ich mit meinem Mund, dass es sehr schwierig war. Eines Tages saß ich in meinem Zimmer, betete und verbrachte Zeit mit Jesus, als ich plötzlich erkannte, was für einen schrecklichen Weg ich eingeschlagen hatte. Ich sprang auf meine Füße, lief zum großen Spiegel, schaute mir selbst in die Augen und sagte mit einer lauten, autoritären Stimme, Reinhard, diese Worte werden niemals mehr aus deinem Mund kommen. Nichts ist schwierig, weil Christus in mir lebt, und ich kann alle Dinge durch ihn tun. Der Heilige Geist lebt in mir und spricht jede Sprache dieser Welt, daher kann ich Portugiesisch sprechen. Es war fast unmittelbar danach, dass ich mich fühlte, als hätte jemand einen Schalter in meinem Hirn umgelegt. Ich begann, Portugiesisch zu verstehen und mich unterhalten zu können. Das erstaunliche Wunder. Als wir vor 30 Jahren unsere erste Gemeinde in Österreich in einer Stadt mit 32.000 Einwohnern gründeten, mussten wir uns etlichen Herausforderungen stellen. Österreich war ein Land, das für das Evangelium nicht offen war und evangelikale Gemeinden wurden als Sekten betrachtet. In unserer Stadt gab es nur eine weitere Gemeinde mit etwa 8 alten Mitgliedern, die bereits seit etwa 20 Jahren versuchten, die Stadt zu evangelisieren. Die Medien warnten die Öffentlichkeit vor evangelikalen Christen und sagten, sie seien eine gefährliche Sekte. Wir begannen, mit Zeichen und Wundern zu evangelisieren und Gottes Kraft zeigte sich. Bald hatten wir eine kleine Gruppe von Neubekehrten. Wir mieteten in einem Hotel einen Raum für unseren Sonntagsgottesdienst. Nach den ursprünglichen Bekehrungen schien es zum Stillstand zu kommen. Wir konnten einfach keine Menschen zu unseren Gottesdiensten bekommen. Als wir beteten, sprach Gott zu uns durch Jesaja 43, 5-6. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten herführen und dich vom Westen her sämmeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. In diesem Moment mussten wir eine Entscheidung treffen. Was sollten wir tun? Wir beschlossen, mit Gott anstatt mit unseren Umständen in Übereinstimmung zu gehen und sprachen kühn genau dieselben Worte aus. Jedes Mal, wenn wir zusammenkamen, sprachen und deklarierten wir diese Worte. Wir nahmen unsere kleine Gruppe und marschierten mit diesem Bekenntnis stundenlang durch die Straßen der Stadt. Erinnerst du dich an die P-P-P-B-Formel? Wir haben diese Schriftstelle genommen, um diese Formel anzuwenden. Wir sprachen sie positiv aus, in der Gegenwart und persönlich biblisch war sie ja schon. Wir gingen also herum und sagten, wir sind kühn und fürchten uns nicht. Er bringt unsere Nachkommen vom Osten und sammelt sie aus dem Westen. Wir sagen zum Norden, gib heraus, und zum Süden, halte sie nicht zurück. Bring unsere Söhne aus der Ferne und unsere Töchter vom Ende der Erde. Schon am nächsten Sonntag hatten wir einen neuen Besucher im Gottesdienst. Innerhalb von Wochen kamen Menschen aus allen Richtungen dieses Gebietes und übergaben ihr Leben Jesus. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass wir diese Wunder der Bekehrungen nicht erlebt hätten, hätten wir einfach weiter gebetet und Gott angefleht, diesen Vers zu erfüllen. Im nächsten Kapitel werde ich mehr zum Thema Macht unserer Worte sagen.